Tag, ich bin der Nemi. Und ich bin der Ulf. Ihr merkt schon, wir melden uns nicht mit dem Aussetzer und dem Zeilenende, sondern, ja. Er benutzt ein anderes Pseudonym. Nö, das ist mein Spitzname. Also wer wissen will, wie ich richtig heiße, geht auf meinen Blog und da steht's im Impressum. Aber steht sogar, wir haben sogar mittlerweile ein eigenes Impressum. Ja, eben. Du musst noch nicht mal auf deinen Blog gehen. Richtig. Also ihr merkt schon, ja. Wir sind heute irgendwie ein bisschen... Ja, wir wollen mal heute eine kleine Meta-Folge machen, weil ich hatte jetzt einen Meta-Monat im Blog. Ich hatte über Content und Kommentare und alles drum und dran geschrieben und jetzt ja brauchen wir auch mal irgendwie eine Meta-Folge für den Podcast. Genau, so ein bisschen Besinnung. Ich habe ja im Prinzip das Gleiche gemacht. Ich habe einfach in meinem Blog gar nichts gemacht. Ja, also wir haben uns überlegt, wir nennen die Folge mal 11 Fakten über die Elite. Und dementsprechend, ja. Genau. Ich hätte sogar noch einen 7. Also wir haben jeder 6 Fakten aufgeschrieben. Ich hätte sogar noch einen 7 im Notfall. Es waren die härtesten 2 Stunden meines Lebens, 6 Fakten zusammenzubekommen im Zusammenhang mit diesem Podcast. Na gut, also dann fange ich an. Ja. Gut, also ich würde anfangen mit Fakt 1. Die Elite entstand bei einem Maß Bier, während die Folge, in der wir tatsächlich einen Liter Bier getrunken haben, nämlich 2 Flaschen, ziemlich schlecht war. Unglaublich, das war am Platzhirsch, ne? Genau, das war am Platzhirsch, wo wir die Maß getrunken haben. Da kamen wir aus dem Fischlabor und wollten eigentlich danach noch in den anderen Laden. Und das war einer der ersten, das war der erste Abend, wo wir was trinken waren. Genau. Und ich hatte noch diese Erfahrung, dass man in Stuttgart eigentlich in jedem Laden immer irgendwie Platz kriegt. Und dann war der Irish Pub war überfüllt. Genau. Und das nächste Ding auch. Ja, das Troll war auch voll. Und alles war voll. Und wir sind dann irgendwie im Platzhirsch gelandet. Und da gab's draußen. Genau. Draußen. Im Oktober oder November? Also nee, Oktober. Oktober war's. Muss es gewesen. Es war noch nicht so schweinekalt und es war nach dem Vasen, meine ich. Ja, wir waren ja nicht auf dem Vasen und der Vasen war aber schon aus auch. Also war es auf jeden Fall in der Woche nach dem 3. Oktober. Genau. Genau. Ja, also da entstand die Elite. War tatsächlich, glaube ich, da war der Name zuerst da und wir mussten dann irgendwas drum rumspinnen. Genau, das, wie ihr merkt, uns bisweilen besser gelingt, bisweilen schlechter. Ja, es ist ja noch nicht festgeklöppelt. Also es kann ja auch jederzeit sein, dass die Elite irgendwann einfach rausfliegt, rausgeschmissen wird als Marketingabteilung. Und wir einfach, weil wir zu viele Chefs verschlissen haben. Genau, auf der Straße. Genau. Dein erster Fakt. Mein erster Fakt, der Charlottenplatz beruht tatsächlich auf wahren Begebenheiten. Inwiefern? Zumindest war das ja tatsächlich anfangs so, dass ich einfach immer in dieses blöde Ding reingegangen bin und keine Ahnung mehr hatte, wie ich da rauskomme und mich gefragt habe, ob ich darin sterben muss. Weil das einfach verwirrend ist. Eigentlich ist es ganz einfach. Also ich bin jetzt tatsächlich mal durch jede Unterführung dort durch und übrigens, die ersten Witze über den Charlottenplatz sind ja tatsächlich so, dass das tatsächlich stimmt. Also es gibt auf jeder Seite einen Bäcker, es gibt auf jeder Seite einen Kiosk, okay. Es gibt auf jeder Seite eine Bar, nämlich auf der einen Seite die Goldmark, auf der anderen Seite den Wikinger. Es gibt auf der einen Seite den VVS-Stand, den gibt's auf der anderen Seite nicht. Genau, das ist aber auch so der einzige Unterschied, woran man merkt, dass man auf welcher Seite man ist, wenn man nicht gerade weiß, welcher Bäcker auf welcher Seite liegt. Ja gut, für dich ist es ja eh doof, weil du musst, wenn du, also früher, jetzt ist ja zwischen dem Charlottenplatz und der Staatsgalerie diese 6-wöchige Pause, die aus Versehen auf 18 Monate ausgedehnt wurde. Stuttgart 21. Super Plan. Auf jeden Fall, du kamst ja quasi immer, Du kommst ja aus der richtig guten Ecke eigentlich. Du kommst ja quasi mit der Bahn an und müsstest eigentlich nur durch, um dann hochzufahren. Richtig, aber seitdem ich in Stuttgart bin, wird übrigens der Charlottenplatz nicht direkt angefahren. Meinen ersten Arbeitstag durfte ich schon am Hauptbahnhof umsteigen. Und deshalb bin ich den Charlottenplatz halt einfach nicht gewöhnt, so als eine der wenigen Bahnstationen in Stuttgart, die einfach mal 2 Etagen hat. Und mich total in die Verzweiflung treibt und ich mich immer gefragt habe, wo ich denn jetzt schon wieder rausgekommen bin. Ja gut, aber es liegt nahe, dass es die einzige ist, weil alles andere sind keine Kreuzungen. An keiner anderen Stelle kreuzen sich Bahnen, so wie dort. Nirgends anders. Ja, am Hauptbahnhof hast du ja auch Kreuzungen. Nee, am Hauptbahnhof hast du gar keine Kreuzungen. Es stimmt, aber da kreuzen sich Linien. Du hast 2 durch. Ja, aber du hast da zwei Durchflüsse. Du hast da vier Gleise und zwei Durchflüsse. Ja. Das heißt, auf der Stadt kreuzt nichts. Das Charlottenplatz ist der einzige Ort, an dem sich Bahnen kreuzen. Mhm, und es ist die Hölle. Und ansonsten nirgends. Weil ansonsten hast du überall Durchfluss. Deswegen, ja, deswegen brauchst du zwei Stockwerke. Verrückt. Siehst du ein Jahr in Stuttgart und schon wieder was über den Charlottenplatz? Ja, und das Interessante ist, es gibt ja sogar diesen zweiten Durchgang, wenn man von oben kommt und dann runtergeht, also um den Musikladen und auf der anderen Seite an dieser Dentalklinik runtergeht, zwischen Wikinger und... Ich weiß wo. Da gibt's auch eine Unterführung. Die wird gar nicht so häufig benutzt, obwohl die eigentlich auch sehr, sehr nützlich ist. Aber die wird halt nicht genutzt, weil ja, die meisten Leute gehen lieber oben rüber als tatsächlich unten durch. Hm. Also die Leute gehen tatsächlich von den Gleisen oben raus über die Straße und dann unten durch. Oder sie gehen direkt vorne, wo die andere Bahnmöglichkeit ist, also wo es dann auch zu den Gleisen geht. Genau, also der Charlottenplatz, ja, ja gut, genau. Ich verstehe es zwar nicht so ganz, aber... Ja. Fakt 2 bei mir, also Fakt 3 für den Podcast. Wir haben eine Aufnahme abgebrochen und eine komplette Folge im Giftschrank. Beides auf meinem Mist gewachsen. Das ist, ja. Ich kann mich tatsächlich an die abgebrochene noch die Giftschrankfolge erinnern. Doch, die Giftschrankfolge war Folge 2. Die fand ich so gruselig, dass ich gesagt habe, nein. Die war so fern von allem, was wir irgendwie an Qualität davor schon hatten. Also die Null. Wir steigern uns quasi. Also ich höre ja das Zeugs in der Zwischenzeit, weil ich es wieder schneide. Zwischenzeitlich hast du es ja geschnitten, am Anfang habe ich es geschnitten. Und in der Zwischenzeit werden die Folgen von Mal zu Mal besser. Wir werden im Timing besser. Wir gehen ja nie eine L-Form wie eine Comedy, sondern wir machen das ja alles aus dem Stegreif und es ist halt einfach manchmal sehr albern. Nehme ich eigentlich auf? Naja, ich sehe ja bei meinem Zoom keinen Ausschlag. Nein, tatsächlich, wir nehmen in der Zwischenzeit sogar mit zwei Mikrofonen an einem Ort auf, also es ist schon freaky. Nee, wir haben tatsächlich eine Aufnahme abgebrochen, weil ich dich viel zu albern in dem Moment fand. Und die Giftschrankfolge war einfach vom Timing her ganz schlecht, von den Ideen irgendwie nicht ausgereift. Wir haben die gleichen Ideen witzigerweise danach recycelt und haben sie nochmal gemacht und sie waren dann, obwohl wir dann nicht auf das zurückgegriffen haben, was wir davor gemacht haben, sondern nochmal komplett quasi aus dem Stegreif die gleichen Themen behandelt haben, war sie besser. Ja, weil wir uns aufeinander eingestimmt haben im Laufe der Zeit. Genau, die Giftschrankfolge wird es auch nie geben. Also ich habe sie noch, aber ich werde da höchstens irgendwann mal Snips draus schneiden irgendwie. Und, die kriege ich dann zu Weihnachten. Genau. Nee, zu Weihnachten kriegen wir wieder einen Pottwichtel. Also wir werden gucken, dass wir uns zum Pottwichtel noch anmelden. Du bist damit mit deinem vierten Fakt dran. Also mit deinem zweiten, insgesamt dem vierten. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal den. Das passt nämlich eigentlich ganz schön. Ich höre die wenigsten Folgen an, die wir aufnehmen. Ich kann die ersten 10 Folgen auch bis heute nicht anhören. Ich traue mich einfach nicht. Dann mach's. Also ich habe die ja alle gehört. Ich höre die ja in der Zwischenzeit auch immer noch mal, sobald sie vom Server gefallen sind, einfach nur um zu gucken, ob der Server sauber ausliefert und einfach nur, damit das Ding wenigstens einmal runtergeladen wird. Tatsächlich, also es hat mich ja sehr viel Überwindung gekostet, mal eine Folge zu schneiden, weil ich mir einfach unheimlich ungern zuhöre. Und ich habe mal in eine reingehört, weil du mich dazu gezwungen hast und ich mag bis heute nicht zumindest die ersten 10 hören. Dann tu's mal. Also ich kann es immer nur empfehlen, weil du lernst aus den ersten 10 so dermaßen viel, wo das Timing bei uns schlecht war und wo wir unter anderem auch echt miese, alberne Gags machen. Also ich warne auch jeden vor, wenn er neu den Podcast entdeckt, hört euch bitte die neuen Folgen an, werdet davon Fan und wenn ihr dann unbedingt Fan seid, hört mal in die alten Sachen rein. Also alt klingt ja jetzt auch schon so lustig. Wir sind jetzt ein Jahr alt. Das ist eine halbe Ewigkeit im Internet. Ja klar, aber trotz allem, ich empfehle tatsächlich, wenn man was hören möchte, erstmal die neuen Folgen. Immer die frischen Folgen hören, weil wir werden von Mal zu Mal besser. Und wer dann sagt, die neuen Folgen sind nichts für ihn. Dann vielleicht mal die alten hören und weinen, dass wir an Qualität gewonnen haben. Genau, das kann dann sagen. Ja, ich meine, das Schöne ist, wir werden ja immer noch von der Bloggeria gehasst. Hey, die Podcasten, ja. Ja, genau, die machen keine Blogs. Genau. Dein nächster Fakt. Mein nächster Fakt ist, die Straßenbahnfolge haben wir tatsächlich in einer Straßenbahn live aufgenommen. Oh ja, das war lustig. Ja, also es war aber trotz allem so ein bisschen verschämt, weil wir tatsächlich das war die erste Aufnahme mit dem Zoom. Genau. Und das hatten wir dann tatsächlich zwischen uns gehalten, sodass niemand es sieht. Und wir haben uns ja auch extra eine Linie ausgesucht, wo niemand fährt. Genau, wo eigentlich niemand fährt. Und dann waren da Leute im Zug. Ja, direkt hinter uns saßen Amis. Die haben glücklicherweise nichts verstanden. Ja, ich glaube, ansonsten wäre es auch echt schräg gewesen. Echt schräg. Nee, ich bitte dich, was würdest du denn sagen, wenn da zwei merkwürdig finster reinschauende Menschen in der Bahn sitzen und in ein Mikrofon irgendwelches Kauderwelsch sprechen? Ja, wir haben es ja noch nicht mal ins Mikrofon gesprochen, weil wir haben es ja zwischen uns gehalten. Das heißt, ob da schon niemand sah das Mikrofon. Was ja auch den Witz hatte, weil wir tatsächlich das Mikrofon so halt gehalten haben, dass es, selbst wenn sich einer gegenüber uns von hingesetzt hätte, das nur dann gesehen hätte. Ja, aber also wie gesagt, ich hätte Terroristen vermutet. Ich merke übrigens gerade jetzt, wo ich quasi als Nemi spreche und nicht als der Aushilfs-Jedi, ist meine Stimme auch schon wieder wesentlich tiefer. es ist so ein bisschen, du kommst so aus der Rolle raus und bist sofort mit einer tieferen Stimme unterwegs. Vielleicht muss ich mir die Folge auch mal anhören. Die jetzt? Die jetzt und dann eine andere im Vergleich. Ja klar, Nemi ist viel ruhiger als der Aushilfs-Jedi. Der Aushilfs-Jedi ist aufgedreht. Das ist eine andere Persönlichkeit. Ja. Das ist schon in Role. Das merkt man auch in meinem anderen Podcast, da spreche ich auch ein bisschen wesentlich entspannter. Ja, manchmal. Naja, je nachdem, was das Thema hergibt. Aber ja, also das war mein dritter Fakt, insgesamt der fünfte für die Folge. Mein nächster Fakt ist, ich bin notorisch unvorbereitet auf die Folgen. Die meisten Redaktionspläne schreibt der Nemi ganz fleißig da rein und ich hoffe, dass mir spontane Ideen dabei kommen, weil ich damit immer gut durchs Leben gekommen bin und nach wie vor so anarchistisch blogge, dass ich mich einfach hinsetze und mal gucke, was passiert. Und so langsam lerne, dass das im Podcasten nicht immer so gut funktioniert. Ja, das war der Fehler bei Folge 2. Wir waren ja komplett völlig unvorbereitet. Das war natürlich tatsächlich ein Fehler, weil wir hatten da überlegt, ja klar, wir machen halt irgendwas in Richtung das Teilen in dem ganzen Team, was wir als erste Folge angekündigt hatten und dann als zweite gemacht haben. Und da waren wir völlig unvorbereitet. Da hatte ich auch tatsächlich keinen großen Redaktionsplan, außer dem Test, den wir da gemacht haben. Ansonsten hatte ich da nichts. Und das da habe ich auch gelernt. Da habe ich gemerkt, okay, entweder ich schreib's oder wir irgendwie den Seilen. Genau, oder wir basteln uns zumindest mal spontan kurz vorher was zusammen. Ja. Und ich gelobe seit einem Jahr Besserung. Erfolglos. Naja gut, wir hatten jetzt schon einige Inspirationen auch von dir. Nee, aber tatsächlich, meistens ist es auch so, dass der Redaktionsplan ja auch von mir erst ein, zwei Tage vorher so richtig fies gefüllt wird. Meistens sammeln sich so ein paar Ideen. Also ich meine, das mit der, das muss ich ja sagen, diese Bloggeria-Geschichte, die war ja tatsächlich, da habe ich mich ja tatsächlich geärgert, dass wir so lange Vorlauf hatten, bis wir die Folge aufnehmen konnten, weil ich mir echt gedacht habe, boah, das brennt mir in den Nägeln, dieses Thema, weil die wollte ich unbedingt hochziehen. Aber es war ein Meisterstück des investigativen Podcast-Journalismus. Ja, wir haben dafür auch richtig Prügel noch kassiert von denen. Ja, genau, die haben dann tatsächlich auch immer reingeschrieben, ja, das war jetzt überhaupt nicht die feine Art. Und da kommentiere ich nie wieder was. Ja, also sowas kam. Skandalös, ne? Aber wir reichen das beim Grimme-Institut bei Gelegenheit ein. Ja, als Wallraffismus. Kriegen wir einen Preis. Okay, du bist wieder dran. Ja, wir hatten die Fragefolgen eigentlich ursprünglich sehr, sehr viel kürzer konzipiert. Die waren eigentlich so auf 5 Minuten gedacht. Und die waren tatsächlich nur als Lückenfüller für zwischen den Folgen gedacht oder als Lückenfüller zwischen größeren Lücken. Jetzt war es ja so, wir hatten tatsächlich eine riesige Lücke, da war nix, da haben wir überhaupt nichts gemacht, wir hatten glaube ich 2 Monate keine Folge irgendwie rausgebracht oder sonst irgendwas, da hat aber auch keiner sich beklagt. Ja, da kannte uns halt noch keiner und mittlerweile kennt man uns, aber hasst uns auch. Das heißt, wenn wir das nächste Mal eine Pause machen, dann sind sie dankbar, dass wir nichts senden. Ja, ja, ja. Dann könnten wir neue Follower gewinnen. Ja, das hoffe ich ja, dass es dieses Jahr mal klappt, dass wir vielleicht auch eine gescheite Pottwichtel-Folge kriegen und dadurch auch ein bisschen nochmal... also wir reichen auch wieder eine Pottwichtel-Folge ein und können vielleicht dann... Also wir hatten ja die Goldene 10. Die war geil. Die war eigentlich ganz lustig. Da, diese Videospielfolge, die wir hatten, war ja ganz lustig. Und das Brettspielthema war eigentlich auch gut. Da hast du mich ja so an die Wand genagelt, was Quatschen angeht. Das war der Hammer, ey. Ich glaube, ich habe in dem ganzen Podcast, glaube ich, 5 Sätze gesagt. Und ansonsten... Das war ein ganz großes Highlight. Ja, das war... Ja. Was dann auch zu meinem nächsten Faktum führt, als ob wir uns abgesprochen hätten. Du hast doch heimlich auf meinen Zettel gespiegelt, oder? Nee. Eine wesentliche Erkenntnis aus einem Jahr Podcasten ist, gib dem Zeilenende keinen Alkohol. Ach, du hattest da gesoffen? Ich hatte vorher Glühwein getrunken. Ach du Scheiße, okay. Das führt, wie wir dann in einer eigenen Alkoholfolge ja noch vorgeführt haben, zu ungehemmtem Redefluss. Ja, schlimm ist, bei mir führt es nicht zu ungehemmtem Redefluss, sondern zu Artikulationsschwierigkeiten, wie man wirklich der Folge 15 entnehmen kann. Also die Folge 15 ist, glaube ich, artikulationstechnisch echt kein Meisterstück. Vielleicht sollten wir mal absichtlich eine Folge machen, wo wir einfach alles vernuscheln. Nee, ich meine, wenn tatsächlich wir was vernuscheln wollen würden, müssten wir einfach mal das Mikrofon mitnehmen und in den Pub und setzen und da aufnehmen. Großartige Idee. Vielleicht sollten wir auch einfach nur trainieren und mit jeder Folge unseren Alkoholkonsum steigern. Ja, die Pub-Kameraden gibt's leider schon. Das ist ein Tobi Bayer Format. Also von den Menschen von der vom Einschlafen-Podcast. Naja, aber bei uns wäre es dann Trinken üben. Naja gut, ich glaube, so viel säuft der auch nicht. Der trinkt im Podcast auch alkoholfreies Bier. Nee, das würden wir ja nicht machen. Wir hätten dann einen pädagogischen Anspruch. Aber ja, auf jeden Fall, dir kein Alkohol geben, weil es zu ungehemmtem Redefluss führt. Und mir kein Alkohol geben, weil es zu Artikulationsproblemen führt. Genau, seitdem podcasten wir vermeintlich nüchtern. Naja, so lange ist es noch nicht her, weil wir ja in der Zwischenzeit... können wir, glaube ich, auch verraten, dass wir meistens Folgen am Stück aufnehmen. Ja, wir sind ja eh gerade Meta. Genau, also wir nehmen tatsächlich auch Folgen am Stück auf. Das heißt, die Folge haben wir direkt nach der 19 aufgenommen, werden sie aber wahrscheinlich wesentlich später veröffentlichen. Weil wir es können. Genau. Gut, was hast du uns noch zu sagen? Mein 5. Fakt, das erste Intro, das war dieses Hui! Bang! Das war immer die glitzegleiche Aufnahme, die ich einfach nur irgendwie ins Audacity geschmissen habe und einfach nur irgendwie mal vorwärts, mal rückwärts, mal mit Echo, mal dies, mal das, mal selber, mal jenes genommen habe, weil wir einfach kein Intro hatten. Und das Intro, das ich ursprünglich für einen weiteren Podcast angedacht habe, ist ja jetzt mein eigenes Intro, also für meinen Podcast. Mhm. Weil ich hatte von einem Kollegen, der Musiker ist, der auch Musik macht, ich könnte seinen Namen jetzt sagen, aber rückwärts, dann könnte jeder, der jetzt Verschwörungstheoretiker ist oder sowas, das ist rückwärts laufen. Meinst du, es gibt Leute, die hören unseren Podcast rückwärts? Nee, aber ich könnte jetzt seinen Namen rückwärts sagen, ich wüsste sogar, wie es geht. Ich habe nämlich seinen Namen rückwärts auch schon gesprochen. Aha. Ich glaube, ich lasse es. Das überlasse ich dir. Irgendwann bei Gelegenheit. Auf jeden Fall, dieser Mensch hat mir ein Intro für meinen Podcast an die Backe gequatscht und gesagt, ja, das kriegt er ganz locker hin. Und es war dann so, dass er es halt nicht locker hingekriegt hat. Er hat mir eine Aufnahme geschickt, die fand ich eigentlich ziemlich gut und meinte dann, ob er aber an der einen Stelle noch was drehen könnte. Aha. Und weil dieser Mensch notorisch nicht organisiert ist, hat er quasi an einer Stelle was gedreht, an der anderen Stelle aber auch noch was verändert. Mhm. Das dann abgespeichert und keine Versionierung hinterlegt. Ups. Und darauf, also zumindest muss ich es mir so erklären. Und im Laufe dieses Gesprächs mit ihm habe ich dann quasi 20 Versionen zu hören bekommen, die zwar immer mehr nach meinem Wunsch waren, aber der ursprünglichen ersten Edition im ersten Teil des Intros nie wieder gleich kamen. Und eigentlich wollte ich echt nur den Anfang, so wie er am Anfang direkt war, und hinten raus ein bisschen was verändert. Und da haben wir da auch immer noch einen Fortschritt rausgekriegt, aber den Anfang hat er mir nie wieder genauso zurückgedreht. Und da bin ich so dermaßen irgendwann, ja, da habe ich irgendwann in die Tischplatte gebissen und habe gesagt, was fick dich, nein. Ich habe ein Intro für einen anderen Podcast, den nehme ich jetzt einfach für meinen Podcast. Und dann habe ich gesagt, scheiße, jetzt habe ich kein Podcast-Intro für die Elite. Was mache ich jetzt? Genau. Und dann hatte ich aber keinen Bock, mich nochmal irgendwie komponierend hinzusetzen, weil das Ding, was ich da für die Elite, für den Auslöse-Elite-Podcast gefriemelt habe, das war schon so ein Gefrickel. Ich bin kein Komponist und ich bin kein Musiker. Ich habe mal irgendwann Schlagzeugen gelernt. Ich kann rappen, aber nee. Und alle Software, die mir irgendwie in die Finger kam, war alles irgendwie fünfmal so aufwendig, als dass ich damit einfach nur ein simples Ding bauen wollte. Und dementsprechend kam dann Hui Bang und jetzt Kevin MacLeod. Genau, weil niemand auf unsere Bettelei gehört hat und uns ein Intro gestiftet hat. Genau, also im Grunde, das ist tatsächlich so ein bisschen was mich so ein bisschen frustriert. Normalerweise, wenn du einen Podcast machst, hast du mindestens einen Freak, der das dann irgendwie an irgendwen ranträgt und dann kommt irgendwie in irgendeine Open Community. Da passiert meistens was, aber da, ich weiß nicht, wir haben da irgendwie, glaube ich, im ersten halben Jahr irgendwie den Zug nicht gekriegt. Ja. Deswegen haben wir dann einfach ein anderes Intro genommen. Aber es hört sich ja gut an. Ja, ich mag unser Intro auch und uns wurde ja auch gesagt, dass es viel zu dynamisch und viel zu actionlastig ist für die alberne Scheiße, die danach kommt. Ist unsere alberne Scheiße dynamisch? Nee, aber es wäre quasi so dramatisch. Aber es war auch von der Dame aus der Bloggeria, also. Ja gut, da wissen wir ja seit der legendären Folge, was wir aus zur Kritik aus der Bloggeria denken sollen. Genau. Also das ist, eigentlich haben wir ja gar nichts gegen Blogger, wir sind ja Blogger. Richtig. Aber das ist irgendwie, naja, die mögen uns nicht. Warum auch immer, da haben wir es uns halt irgendwie mit verscherzt. Also du. Ja, ich. Ne, damit das klar ist, ist alles auf seinen Mist gewachsen, weil ich ja nichts vorbereite. Genau. Sehr schön. So, was habe ich denn noch auf dem Zettel? Ich habe mir auf dem Zettel aufgeschrieben, also richtig Spaß an der Sache habe ich tatsächlich erst seitdem wir live casten, also so face-to-face. Ja, es hat auch eine gewisse Dynamik, es hat ein bisschen mehr Humor drin. Und es ist irgendwie auch entspannter, weil man nicht panisch ist. Funktioniert die Technik heute oder funktioniert sie nicht? Na gut, am Anfang hat sie funktioniert, dann eine Weile nicht. Nee, was mir halt tatsächlich ein bisschen mehr Ruhe gibt, ist der Korbstuhl. Nein, genau dieser Moment. Also ich kann die Bappen halten und du merkst in dem Augenblick, ich bin ruhig und dann kommt was. Das funktioniert face-to-face wunderbar. Das funktioniert nicht, wenn wir an zwei komplett verschiedenen Orten sitzen, uns nicht sehen, nicht merken, ob da was kommt oder nicht und du dann noch die Latenz zwischen den Aufnahmen möglich oder den Versand per Skype hast. Grausam. Genau, noch so ein Grund, warum man sich die ersten Folgen einfach nicht anhören sollte. Doch, weil ich habe da tatsächlich schnittmäßig mir so dermaßen Mühe gegeben, uns auseinanderzuschieben. Und das ist der einzige Vorteil des Zweispurenaufnehmens. Dadurch, dass du zwei Spuren hast, kannst du auch mal noch eine Pause einbauen, wo wir uns dann doch unterbrochen haben. Du kannst gelegentlich Sachen, wo wir uns unterbrochen haben, da habe ich dich ganz häufig weggebügelt oder mich vor allem ganz häufig weggebügelt, dir deinen Raum gelassen. Das geht jetzt zum Beispiel nicht mehr bei Face-to-Face. Aber dafür gewinnen wir sehr viel mehr unterhaltsames Potenzial. Genau, ja, wir unterbrechen uns dann halt und ja, ich in der Alkoholfolge habe ich dich, glaube ich, brutal wegbügelt. Mit mir kann man es machen. So, und jetzt, wir haben ja gesagt 11 Fakten. Ich habe noch den Fakt, ja. Und was hast du noch als Fakt? Lass mal lesen. Der ist gelogen. Der ist aber wirklich gelogen. Wie man es nimmt. Nein. Nicht persönlich, aber... Okay. Okay. Na, komm, dann nehmen wir deinen Fakt. Der ist witziger. Nee, ich habe behauptet, wir bekommen all die Fragen, die wir so beantworten, wirklich gestellt. Nee, tun wir nicht. Doch, also die stehen halt offen, das ist Open Source im Internet, die sind auch an uns adressiert. Und wenn es niemanden, ich meine, ganz häufig gibt es niemanden sonst, der eine qualitativ hochwertige Antwort auf diese Frage gibt. Also eigentlich müssten wir bei gutefrage.de immer, wenn wir uns dann eine Frage klauen, unseren Podcast drunter verlinken, um zu zeigen, hier, wir haben uns die Frage angenommen. Ja, am Anfang haben wir ja sogar noch die Idee. Also wir haben ja nicht nur gute Frage geklaut, sondern wir haben mal bei der Vrindheit uns abgeguckt. Eigentlich hatten wir übrigens in Folge 18 gesagt, dass wir die Fragen, die in unserem Blog stehen, als Fragen, die Elite beantworten soll, tatsächlich in der Fragenfolge machen, haben wir übrigens nicht getan. Ja. Das wird also noch weit nach hinten gehen. Wir haben aber, warte mal, einmal haben wir doch tatsächlich eine Frage bekommen, da hast du irgendeine andere Podcasterin so lange genervt, bis sie Fragen formuliert hat. Irgendwas mit Foucault. Ah, ja, ja. Der ja. Eishockeyspieler. Ja, genau. Nee, ich hatte eine Dame gesagt, ich hatte gar nicht eine Podcasterin, sondern ich habe die Autorin von Puerto Partida. Ah. Darum gebeten, uns auch mal eine Frage zu geben. Und da hat sie gemeint, wir können ja was über Foucault erklären. Und da habe ich gedacht, okay, bevor ich mich jetzt ernsthaft mit Foucault auseinandersetze, vor allem war kurz zuvor die Soziopod-Folge zum Thema Foucault rausgekommen, die wirklich grandios ist. Die kann ich empfehlen, die ist super. Da hätten wir gar nichts draufsetzen können. Also die ist so bombig. Und ich bin auch gar kein Foucault-Fan, ich bin Luhmann-Fan. Ich bin der Foucault-Fan hier von uns beiden. Also ich mag Foucault in seiner Theorie, weil er sagt ja, überall entsteht Macht und überall sind Machtgefüge und was weiß ich was. Und überall manifestiert sich immer Dominanz und Macht, was ja auch nicht so verkehrt ist. Genau, es entstehen immer kleine Freiheiten, aber sofort kommt die Macht wieder und vernestelt ihr Netz noch feiner. Genau, aber da kommt halt mein Luhmann und sagt, ja, ist ja nicht fern. Also nur Macht ist halt nur im politischen an anderer Stelle heißt das Austauschmedium einfach möglicherweise anders oder es gibt kein Austauschmedium, das auf Macht basiert. Aber ansonsten. Was mir wieder zu hoch ist, weil ich mit Luhmann bis heute nicht warm geworden bin. Ja, Luhmann hat halt immer Austauschmedien und binäre Kodierung, also Zahlen oder Nicht-Zahlen, Geld-Austauschmedium und so weiter und so fort. Du kannst das Austauschmedium auch noch durch andere Sachen ersetzen teilweise, die drunter liegen. Du und siehst ein riesengroßes Fragezeichen in meinem Gesicht. Wir wollen ja jetzt nicht über Luhmann podcasten, okay, oder? Ja, und auch nicht über Foucault. Und da habe ich halt geguckt, okay, wie kann man Foucault verarschen? Und dann kamen wir auf den Eishockeyspieler. Genau, Kanadier, oder? Ja, er ist Kanadier, aber er spielt in Deutschland. Ich glaube, in Würzburg oder irgendwie. Das weiß ich. Irgendwie. Ich habe es damals recherchiert und dachte, okay, gut, dann nehmen wir die Nummer. Ich glaube, das war auch eine der wenigen Sachen, die tatsächlich mit viel Recherche. Ansonsten, viele Sachen sind ja auch spontan entstanden. Also so Dolly, Schalaffenplatz, die sind ja nicht irgendwie entstanden, weil wir es geplant haben, sondern es ist halt irgendwann entstanden und dann war ein Running Gag draus geworden, den wir dann irgendwann aber auch wieder beerdigt haben. Aber die Straßenbahnhaltestellen, die haben wir, glaube ich, bei unserem ersten Planungstreffen bei der Maßbier, da hatten wir die Idee, glaube ich, schon. Ich erinnere mich da düster. Ich weiß nicht, hatten wir das dann in der ersten Folge schon? Nee. Ich glaube, das habe ich zur ersten Folge ausgegraben. Sicher? Ja. Vielleicht sollten wir in unseren geheimen Protokollen nachschauen, die es nicht gibt. Die geheimen Protokolle vom Platzhirsch. Wir sind schließlich ein Verschwörungspodcast manchmal. Ja, wir sind ja. Das fand ich geil. Und zwar, ich habe dafür ein Lob bekommen für den Witz, dass wir Verschwörungspraktiker sind, nicht Theoretiker. Weil die geheime Weltverschwörung ist ja eine Verschwörungspraktik und keine Theorie. Genau. Ja, also dafür haben wir Lob bekommen. Das ist auch mal schön. Okay. Allerdings von politischen Linken, also wenn es mal die Rechten loben, dann... dann würde ich mir arg Gedanken machen. Ja, das auf jeden Fall. Dann wird das Format sofort eingestellt. Gut, aber ich glaube, das müsste reichen für Meta-Talk. Genau. Ansonsten, also jetzt mal von uns aus gesehen, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Weil es macht unheimlich Spaß, dadurch, dass wir wissen in der Zwischenzeit, dass es Leute hören, weil wir tatsächlich auch Feedback bekommen. Also ich weiß von ein paar Leuten, die es hören und Ja, und Sherrod, oh fuck. Er hat kein Bier getrunken. So kurz vorm Tor. Sherrod with a friend. Ist tatsächlich ernst gemeint. Also wenn ihr das Zeugs mögt, gebt es echt weiter. Weil, das Problem ist tatsächlich, wir haben es, glaube ich, mal irgendwann erwähnt oder ich habe es mal irgendwann in einem Blog geschrieben oder irgendwann in einer Folge erwähnt. Sharing is caring. Nein, und das Problem ist tatsächlich, selbst die großen Podcaster erzählen das immer wieder, dass man einen Kommi da lassen soll, einen Daumen hoch und vor allem Rezensionen schreiben und 5 Sterne geben. Ihr könnt uns auch übrigens 1 Stern geben und schreiben, ey, ihr seid Schmocks. Liebe Bloggeria, schreibt bei iTunes... Das sind Schmocks, gebt uns einen Stern und schreibt, das sind Schmocks, das ist mir scheißegal. Weil tatsächlich ist es so, jede Rezension führt dazu, dass es zumindest mal eher wahrgenommen wird. Die ganzen iTunes-Charts basieren nicht auf der Tatsache, dass das Leute so geil finden und es ständig hören, sondern auch dadurch, dass es Leute rezensieren und Sterne geben. Vielleicht hättest du das nicht verraten sollen. Jetzt denken sich die Bloggeria-Mädels nämlich, das sind solche Schmocks, dass ich ihnen nicht noch helfe, einen im Ranking zu steigen. Nein, ganz ernsthaft. Also wir haben auch gar nichts eigentlich gegen, wir haben noch nie mal was gegen Schweizer. Und auch nicht gegen Österreicher übrigens. Ja, zumindest nichts Wirkungsvolles. Nein, ich finde Österreicher tatsächlich sympathisch. Ich mag die. Ich verstehe sie so selten. Na, ich mag Österreicher, mag ich. Ich habe es tatsächlich in einem Wien-Urlaub mal fertiggebracht, mit den Leuten Englisch zu sprechen, weil ich mit dem Deutschen nicht klargekommen bin. Och. Nein, aber tatsächlich, also wenn ihr das hört, geht echt mal auf iTunes, schreibt da irgendwie, also die meisten Leute haben einen iTunes-Account. Genau, schreibt einfach voll geil, gerne wieder. Voll geil, gerne wieder. Super Podcast, gerne wieder. Schreibt notfalls super eBayer gerne wieder. Das ist tatsächlich, jede Rezension führt dazu, dass wir möglicherweise besser ausgeliefert werden, mal irgendwo als Newcomer gelten, auch wenn wir das schon ein Jahr machen. Das ist bei Newcomer sind manchmal Podcasts drin, die das auch schon jahrelang machen, dementsprechend schreibt Rezensionen, geht im Notfall in den Blog und fragt nochmal nach und erklärt euren Freunden echt mal, wie man einen Podcatcher benutzt, weil das ist tatsächlich etwas, was an diesem Medium mir so immer noch sehr, sehr schwer fällt, weil bei dem YouTube-Video schickst du einen Link und dann guckt sich das jemand an. Bei einem Podcast kannst du zwar auch die Audiodatei schicken und sagen, hier, das hörst du dir an, aber bei einem Podcast ist ja der Witz, dass du eigentlich den Abo-Gedanken hast, dass du dir quasi jede neue Folge einfach auf dein Handy schmeißen lässt. Mhm. Und deswegen, ja, also wer auch immer das hört und es vor allem über einen Podcatcher hört, verbreite das einfach mal. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Genau. Oh. Damit ist, glaube ich, alles gesagt, oder? Ja. Und wir haben tatsächlich auch witzigerweise am Anfang immer gesagt, wir sagen es mit einem 70-stimmigen Tschüss. Und da habe ich es immer noch so getimt, dass wir so gerade dieses Tschüss schön übereinander hatten. Und das war immer so harmonisch. Und in der Zwischenzeit haben wir ja dann zu diesem ich bin der Auslöser, du bist dein, und so weiter gewechselt. Genau. Diesen anderen Modus. Ja. Und wie verabschieden wir uns heute? Keine Ahnung. Tschüss. Ich sage immer, bis denn. Ja, du hast keinen eigenen Podcast. Ja, aber ich verabschiede mich auch wir sind doch quasi in real life und da also, ist für mich bis denn meistens. Ja, bis denn. Tschö.